Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, servus und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Wer Wendy kennt, möchte wahrscheinlich auch Windy kennenlernen. Windy hat allerdings auch einen Nachnamen und zwar heißt Windy mit Nachnamen Schlaf, Entspannung, Meditation und Achtsamkeit. Und das ist der Name der App, um die es heute geht. Eine iOS App, die heißt Windy. Schlaf, Entspannung, Meditation und Achtsamkeit. Universal App, 2,99 € teuer in meinen Augen. Ja, wenn man dafür Bedarf hat, auf jeden Fall wert. Sie ist auf jeden Fall äußerst nett und liebevoll gemacht. Versionsnummer 4.1 liegt vor. Sprachen sind Deutsch und Englisch und 97,6 MB ist die App groß. Erfordert mindestens iOS 7.0 oder neuer und hat bei 2123 Gesamtbewertung eine Durchschnittssternebewertung momentan von 4,5 Sternen. Ich lese euch mal kurz was aus der Beschreibung vor. Ich finde die nett. Übrigens wurde die App ausgezeichnet von Apple als eine der Apps Best of 2014. Du kannst nicht schlafen, kannst dich nicht konzentrieren, nicht mehr lange. Windy ist eine atemberaubende neue App vom Macher von Thunderspace in Kooperation mit Emmy-preisgekröntem Naturtonmeister Gordon Hampton. Windy kombiniert natürliche Windaufnahmen in Stereoskopik 3D für Kopfhörer mit zauberhaften mehrschichtigen 3D-Parallax-Szenen, gewürzt mit einer wundervollen Geschichte und einer revolutionären Benutzeroberfläche. Begib dich auf eine Entdeckungsreise zu wunderschönen Orten und erlebe die Natur in ihrer vollen Pracht, ohne den quälenden Lärm des Alltags. Die Features sind 6 natürliche Windaufnahmen in Kooperation mit Emmy-Preis gekröntem Naturtonmeister Gordon Hampton. Stereoskopik 3D Audio optimiert für Apple Earpods und Kopfhörer. 6 bewegungsgesteuerte mehrschichtige 3D Parallax Szenen passend zu den Windaufnahmen. Mixer. Mische Regen, einen Bach, Vögel und Grillen hinzu. Illustration von Star-Künstlerin Marie Bischorner. Was auch immer. Für Windy in Hollywood komponierte Musik vom preisgekrönten Komponisten David Barwick. Wunderbare zusammenhängende Geschichte von Geschichtenerzähler Vera Haglund. Entdecke weitere Inhalte. Es macht Spaß. Optimiert für iPhone, iPod Touch und iPad. Mein Testgerät war übrigens das iPhone 6, wie immer. Revolutionäre neue Benutzeroberfläche vom preisgekrönten Interface-Designer Franz Bruckhoff. Wer ist Windy? An einem späten Dezemberabend spazierte ein Mädchen namens Windy eine Straße in einem lauten kleinen Dorf entlang. Der Verkehrslärm der nahegelegenen Großstadt durchdrang die Ruhe der Natur wie ein Dolch. Während sie spazierte, jagten ihr Gedanken wie Autos auf der Autobahn durch den Kopf, die sich gegenseitig überholten und auf ihre Sorgen aufmerksam machten. Plötzlich fegte ein starker Wind an ihr vorbei. Sie schloss ihre Augen und fühlte sich, als würde jemand Besitz von ihr ergreifen und ihre Sorgen von innen aus ihr herausziehen. Sie fühlte sich so leicht wie eine Feder, die sich graziös im Wind bewegt. Das einzige Geräusch, das ihre Ohren füllte, war der Wind und trotz der Kälte spürte sie eine lodernde Flamme in sich, den Wunsch, in die Höhe zu schnellen wie der Wind und ihm überall hin zu folgen, wohin auch immer der Wind sie treiben mag. Folge Windy auf eine Entdeckungsreise zu wunderschönen Orten. Hinweis, die Screenshots bei der Beschreibung zeigen Windy mit freigeschalteten Achievements. Fuchs, 2 Adler in der Wüste. Die abgebildeten Adler in der Wüste erfordern Thunderspace, welches gelegentlich kostenlos ist. Ja, die App. Tolle Grafik, tolle Sounds, beruhigend, entspannend dazu zu hören. Ob man das möchte, ob man sich so entspannen möchte, das ist natürlich die andere Frage. Ich bin ganz ehrlich, ich setze mich lieber in die Natur oder auch nur auf den Balkon und höre die Vögel zwitschern in real, gucke die Sonne an, gucke mir die Wolken am Himmel an. Wie auch immer, da kann ich tatsächlich deutlich besser entspannen als mit einer App. Das geht aber nur mir so. Und ja, wie ich am Anfang schon erwähnte, Windy ist ihre 2,99 auf jeden Fall wert. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.